Wir wollen also heute ganz konzentriert arbeiten. Wir haben eine ganze Menge Themen, wir haben wenig Zeit. Wir müssen uns also total reinknien in den Stoff. Ein IT, sage ich, ein Intensivtraining. IT so. Und ich möchte, bevor ich in diese Thematik einsteige, etwas Grundsätzliches mit Ihnen durchsprechen, sozusagen die Voraussetzung überhaupt, damit wir im Namen Jesu beten können. Der Name Jesu ist ja nicht nur ein Name mit Buchstaben N, A, M und so weiter, sondern der Name Jesu hängt ganz eng zusammen mit einer Person. Und nur der kann wirklich den Namen Jesu in Vollmacht aussprechen, der mit dieser Person in Verbindung steht. Es ist kein Zauberwort. Es ist kein Zauberwort, dass man einem Kranken 10-mal zubrüllt, dass er dann laufen kann. Das ist Zauberei. Das ist weise Magie. Sondern es geht hier um eine tiefe, ganz persönliche Beziehung, die auch dann absolute Wirkung hat, wenn ich den Namen nur flüstere. Genauso. Und ich möchte darum zu Beginn Ihnen einmal zeigen, wie wir in diese persönliche Beziehung zu Jesus Christus kommen können. Ich denke, dass einige vielleicht an einer Stelle stecken geblieben sind und dann kann das für Sie eine Hilfe sein. Sie wissen, dass die Bibel uns sagt, dass wir von Anfang an verlorene Leute sind. Wir kommen als Sünder auf die Welt. Nicht wir werden Sünder, wenn wir sündigen, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Das ist die Botschaft der Bibel. Wir werden bereits mit Macken geboren. Wir werden mit der Anlage zum Sündigen geboren. Wir sind von Anfang an verlorene Leute. Jeder Mensch wird auf dem breiten Weg geboren. Ob er der Sohn eines Missionars ist oder die Tochter eines Zauberpriesters, spielt absolut keine Rolle. Jeder Mensch, der auf diese Erde kommt, wird auf dem breiten Weg geboren und ist von der ersten Sekunde an verloren. Von der ersten Sekunde seines Lebens an ist er ein verlorener Mensch. Dass diese Verlorenheit erst in dem Augenblick juristisch in Kraft tritt, wo der Mensch zum Ich-Bewusstsein erwacht und dass jedes Kind automatisch gerettet ist, das nehme ich aufgrund der Bibel an, weil Jesus gesagt hat, lasse die Kinder zu mir kommen, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Ich gebe es ihnen. Als ob ein Kind getauft ist oder nicht getauft ist, ob ein Kind in Afrika geboren wird oder in Deutschland. Es ist von Anfang an zwar verloren, aber solange es in einem unbewussten Zustand lebt, ist es automatisch Bürger des Reiches Gottes. Das muss man der Barmherzigkeit Gottes absolut zurechnen. So ist Gott. Aber in dem Augenblick, wo der Mensch zum Bewusstsein kommt, wird er verantwortlich gemacht für die Sünde seines Lebens. Weil der Mensch von Anfang an getrennt ist von Gott, darum ist er in seinem Inneren tot. Das heißt, in seinem Inneren ist ein Vakuum, eine Todesstelle, und zwar im Raum seines Geistes. Und ich habe das einmal mit diesem Cover hier versucht deutlich zu machen. So steigen wir ein. Also mit dieser Linie, Tod ist die absolut negative Startsituation eines jeden Menschen. Und nun greift Gott in das Leben der Menschen ganz verschieden ein. Und zwar geht es bei dem Eingreifen Gottes um Erweckung. Gott erweckt einen toten Menschen. Das kann durch einen Unfall passieren, durch eine Evangelisationsansprache, durch ein ganz tolles Gebetserlebnis, das er hat, durch eine fromme Oma oder sonst etwas. Gott greift in verschiedener Weise in das Leben eines Menschen ein, um ihn zu erwecken. Erweckung ist, wenn der Mensch anfängt, nach Gott zu fragen. Das ist Erweckung. Erweckung ist genau das, was Sie in Apostelgeschichte 2 lesen, von der Pfingstrede. Da ging es ihnen durchs Herz, nicht durch den Verstand, durchs Herz. Das heißt, das Zentrale des Gewissens. Da ging es ihnen durchs Herz. Und sie fragten ihr Männer, Liebe Brüder, was müssen wir tun? Genauso ging es dem Gefängnisaufseher von Philippi durchs Herz, dass er vor Paulus auf die Knie ging und vor Silas und gefragt hat, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Das ist sozusagen der Knackpunkt der Erweckung. Es kann ganz, ganz einfach anfangen, dass ein Mensch unzufrieden wird mit seinem Leben, anfängt nach Gott zu fragen, gelegentlich wieder in die Kirche geht. Das kann ein langsamer Einstieg sein. Und dann der zentrale Punkt der Erweckung ist die existenzielle Frage, was kann ich tun oder was muss ich tun, um gerettet zu werden. Und diese Erweckung ist in diesem zweiten Karo einmal gekennzeichnet. Hier greift Gott in das Leben eines Menschen ein. Aber Erweckung ist noch nicht Wiedergeburt. Erweckung ist noch nicht Gotteskindschaft. Erweckung heißt noch nicht, jetzt bin ich Christ. Ich habe Leute kennengelernt, in denen hat Gott einige Male eingegriffen, aber die waren keine Christen. Erweckung ist genau das, was einer ganz früh am Morgen erlebt. Der Wecker klingelt, er wacht auf. Das ist Erweckung. Oder der nasse Waschlappen von der Mutter kommt geflogen und jemand wacht auf. Ja? Oder jemand wacht von selber auf. Also wie immer, ob das jetzt massiv ist oder sehr zart, mit Musik oder mit einem Waschlappen spielt keine Rolle. Das ist Erweckung. Aber wenn jemand aufwacht, ist er noch nicht aufgestanden. Und es kann sein, dass einer aufwacht und sagt, hä, ich habe noch Zeit. Und dann dreht er sich auf die rechte Seite und dann setzt genau das ein, was die Bibel in den Sprüchen nennt, der Faule dreht sich im Bett wie eine Tür in der Angel. Also er dreht sich dann von einer Seite auf die andere und vielleicht schläft er wieder ein und er träumt, ich habe Frühstück gemacht, ich sitze im Schulbus oder ich sitze in meinem Auto, ich fahre zur Arbeitsstelle. Wenn er zum zweiten Mal aufwacht, ist schon eine Stunde zu spät. Also Erweckung heißt noch nicht, dass einer jetzt wirklich aufgestanden ist. Und darum ist jede Erweckung im Grunde genommen sinnlos, wenn sie nicht einmündet in eine Bekehrung. Erweckung hat zum Ziel, dass ein Mensch sich bekehrt. Jetzt lege ich das. Bitte Karo auf. Das ist Bekehrung. Was ist eine Bekehrung? Das Horrorwort des 20. Jahrhunderts. Was ist eine Bekehrung? Meine Freunde, es gibt falsche Bekehrung. Es gibt unbiblische Bekehrung. Zum Beispiel ist es keine biblische Bekehrung, wenn jemand sich sachbezogen bekehrt. Also wenn er vorher gesoffen hat und hinterher trinkt er nur noch Buttermilch, war das auch eine Bekehrung. Es war eine Bekehrung vom Alkohol zu Buttermilch. Aber das ist keine biblische Bekehrung. Wenn jemand vorher in Diskotheken zu Hause war und jetzt geht er jeden Sonntag zur Kirche, ist das auch eine Art Bekehrung. Eine Bekehrung von Disco zur Church. Aber es ist keine biblische Bekehrung. Wenn jemand vorher geklaut hat und dann klaut er nicht mehr, sondern tut was Gutes mit seinem Geld, ist es eine Art Bekehrung. Aber es ist noch keine biblische Bekehrung. Eine biblische Bekehrung hat zunächst einmal mit dem Lebensstil überhaupt nichts zu tun. Es ist keine Veränderung des Lebensstils, sondern eine biblische Bekehrung ist eine personale Angelegenheit. Biblische Bekehrung heißt, ich binde mich mit meiner Person an die Person Jesu. Das ist Bekehrung. Ich gebe mich dem Herrn, Jesus Christus, hin. Ich lege mich ihm zu Füßen. Ich sage, dass ich jetzt mit ihm leben will. Und diese personale Bindung verändert den Lebensstil, nicht umgekehrt. Und darum gibt es viele Christen, deren Christsein ist ein Krampfsein. Weil sie nämlich pausenlos ihren Lebensstil ändern, ohne dass sie eine persönliche Beziehung zu Jesus haben. Das muss schief gehen. Das muss schief gehen. Ich habe vor einigen Wochen in Weinsberg bei einer Evangelisation ein hochinteressantes Erlebnis gehabt. Ein Pastor, ich kenne ihn schon sehr lange, er hat mit mir Theologie studiert, kam am 6. oder 7. Abend auf mich zu. Und er sagt, du, in meinem Leben stimmt es einfach nicht. Ich predige, ich bete mit Anstrengung, Ich lese die Bibel. Und jetzt unter deiner Verkündigung ist mir etwas aufgegangen. Ich habe keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Und mir ist aufgegangen, als ich mich vor 30 Jahren bekehrte, ging es nur um Sündenvergebung. Es ging nur um die Vergebung der Sünde, um nichts anderes. Und die habe ich bekommen. Aber ich habe nicht mein Leben Jesus Christus anvertraut. Es ging um eine Sache, um Vergebung. Vergebung ist nur eine Sache. Wer Vergebung der Sünde bekommt, ist noch kein Christ. Er ist ein leeres Zimmer. Das Gerümpel ist raus. Aber das Zimmer ist nicht gefüllt. Und er sagte, ich glaube, ich brauche eine Bekehrung. Ich sage, das ist gut. Und dann hat er als Gemeindepastor zum ersten Mal in seinem Leben eine persönliche Lebensübereignung an Jesus Christus vollzogen. Es war eine totale Wende in seinem Leben. Seine Frau sagte mir später, sie kennt ihren Mann nicht mehr wieder. Der predigt ganz anders. Der braucht keine riesen Manuskripte mehr. Der ist so frei geworden. Und jetzt spricht er von Jesus nicht über Jesus wie früher, wie in einem anderen Vortrag über Dampfmaschinen oder sowas hält, sondern jetzt predigt er wirklich mit einer inneren Bewegung des Herzens. Merken Sie, worauf es ankommt. Bekehrung ist, ich gebe mich mit meinem ganzen Sein an Christus, das heißt Christsein, mit meinem Sein an Christus. Nicht ich verändere meinen Lebensstil, das macht er. Sage mir, mit wem du gehst und ich sage dir, wer du bist, das macht er. Er verändert uns, je tiefer die Beziehung ist, umso intensiver wird auch unser Leben gestaltet werden von ihm. Also Bekehrung. Und wenn ein Mensch sich wirklich bekehrt, also diese personale Beziehung zu Jesus Christus eingegangen ist, dann antwortet Gott darauf mit der Wiedergeburt. Wiedergeburt ist das Geheimnis, dass der Heilige Geist in einem einzigen Augenblick in unseren Geist kommt. Sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir jetzt Gottes Kinder sind. Das ist die Wiedergeburt. Der Heilige Geist, wenn ich Jesus aufnehme, kommt der Heilige Geist in mein Herz. Die tiefe Schicht meiner Person. Und ist jetzt in mir und gibt mir Zeugnis, dass ich ein Kind Gottes bin. Das ist die Wiedergeburt. Und wenn ich diese Wiedergeburt erlebt habe, dann beginnt das, was wir Christsein nennen, nämlich das neue Leben. Dann beginnt das Christsein. Und ich möchte Sie einmal fragen, wo würden Sie sich hier einordnen? Ich erlebe immer wieder Christen, die sind in der Erweckung stecken geblieben. Die haben geglaubt, das sei es schon. Und das sind die Leute, die ständig Krampf haben mit dem Bibellesen. Immer wieder, das alles ist eine Anstrengung, so wie einer, der im Bett liegt und sich abmüht, wach zu bleiben. Der muss ständig irgendwas tun, sich in die Glieder kneifen oder die Augen aufreißen. Der muss ständig irgendwas tun, um wach zu bleiben. Und so gibt es Christen, die müssen ständig was tun, um wach zu bleiben. Die sind nur mit sich selber beschäftigt, nur mit ihrem Wachsein beschäftigt, weil sie nie aufgestanden sind, weil sie nie eine wirkliche Bekehrung in ihrem Leben vollzogen haben und darum auch keine Wiedergeburt erlebt haben. Und jetzt quälen die sich im Christsein nur mit der Erweckung rum. Sie quälen sich darum und sind absolut unfruchtbar. Die Leute führen niemanden zu Christus, können sie auch gar nicht. Haben wir mit sich selber genug zu tun. Das ist ein ganz großes Problem. Und wenn wir jetzt über das Thema sprechen, beten im Namen Jesu, dann muss ich Ihnen sagen, nur der kann wirklich im Namen Jesu beten, der wiedergeboren ist. Andere kann das überhaupt nicht. Es gibt nur ein Gebet, das ein Nicht-Wiedergeborener wirklich sprechen kann. Dieses Gebet heißt, sei mir Sünder gnädig. Herr Jesus, ich will dir gehören. Aber alles andere, was dann unter Gebet läuft, unter Bitten läuft, muss im Namen Jesu gesprochen werden. Ich habe hier Ihnen eine Entscheidungskarte mitgebracht, die ich vor Jahren einmal kreiert habe. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Ich möchte Ihnen auf der Innenseite einmal einen Text lesen, der dann unterschrieben werden kann, wenn jemand eine Entscheidung trifft oder getroffen hat. Bei Evangelisationen verwende ich das mit Ort und Datum. Aber das ist nicht das Entscheidende. Entscheidend ist jetzt der Text. Und ich möchte Sie bitten, einmal jetzt sich selbst vor dem Angesicht Gottes zu prüfen. Können Sie das mit Ihrem Leben unterschreiben? Vor dem Angesicht Gottes, ohne Show. Können Sie das unterschreiben? Ich habe Jesus Christus als meinen Erlöser und Herrn angenommen. Ich habe. Ich möchte ihm nachfolgen. Wollen Sie das? Ich stelle ihm mein Leben zur Verfügung und will ihm für immer gehören. Wenn Sie das unterschreiben können, dann sind Sie Christ. Wenn Sie das nicht unterschreiben können, sind Sie noch kein Christ. Dann sind Sie vielleicht ein erweckter Mensch, aber noch kein Christ. Dann sind Sie vielleicht in der Bekehrung stecken geblieben. Das gibt es ja auch, dass jemand ständig Kurven macht, aber nie zum Punkt kommt. Sind Sie irgendwo in der Bekehrung stecken geblieben, aber Sie sind noch kein Christ. Also erst wenn Sie das wirklich unterschreiben können, mit Ihrem ganzen Herzen, Sie müssen das nicht mit einem Kugelschreiber tun, das ist ja nur ein Modell, erst dann können Sie sagen, ich bin Christ. Und jetzt gilt das für Sie, was ich heute den ganzen Tag über hier behandeln werde. Die Themen, die wir jetzt behandeln, sind absolut für Christen. Wenn Sie kein Christ sind, Oropax, oder, also dann hören Sie zu, aber Sie dürfen das nie auf sich anwenden. Sie dürfen das nicht. Es wäre der falsche Briefkasten. Und ich sage das ganz, ganz konkret. Diese Entscheidungskarte habe ich in mehrfacher Ausfertigung hier. Sie dürfen sie gerne mitnehmen. Ich habe noch ein Päckchen hier. Sie dürfen das nochmal zu Hause nachlesen oder in Ihrem Zimmer nachlesen. Und vielleicht werden einige von Ihnen in diesen Tagen eine wirkliche Bekehrung erleben. Eine echte personale Bindung an Jesus. Ich lege diese Entscheidungskarten hinten auf den Tisch, auf der rechten Seite, wo einige Bücher von mir liegen. Da liegen auch Bücher von mir, aber das ist ein Unterschied. Die Bücher gehören zur Bücherstube. Und die habe ich mitgebracht. Ich habe also nur Bücher mitgebracht, die es nicht in der Bücherstube gibt. Ich habe 22 Bücher geschrieben und einige sind bestellt, einige nicht. Und hier liegen also einige von mir. Da lege ich die Karten dazu, Sie dürfen sie gerne kostenlos mitnehmen. So, haben Sie dazu eine Frage? Also eine Bestätigung, vielen Dank, dass der Zweierzeugemund ist das. Ja, dann muss sie erklärt werden. Also wir haben diese Karte letzten Weihnachten allen unseren Nachbarn mit einem Brief geschickt. Ich habe eine klare Botschaft gebracht. Sie kennen uns ja gut, die Nachbarn. Und habe dieses Mal die Karte reingelegt und habe ganz offen geschrieben, wenn Sie das unterschreiben können, sind Sie Christ. Wenn nicht, bitte nennen Sie sich nicht Christ. Ja. Also wir sprechen allerdings die Karte, wenn Sie mehr wollen, dann kostet sie 40 Pfennige. Wenn Sie eine mitnehmen wollen, das geht auf mein Budget, das ist gar kein Problem. Das können Sie gerne mitnehmen. Nur mehrere, dann wird es kritisch, ne? Ja. Danke. Dann kommen Sie einfach auf mich zu. Die, die hinten liegen, sind einfach so zu mitnehmen. Eine für Sie. Ja, noch eine. Dieses Brummen bleibt, aber ich werde jetzt ausmachen, wenn ich spreche. Ja, der Apparat ist nicht der beste. Bitte? Na, absolut. Die Karte ist ja kein Fahrschein zum Himmel. Also, ja, bitteschön. Haben Sie auch Schriften, die man dann in die Karten beilegen kann? Ja, ein kleines Büchlein, Wie werde ich Christ? Das haben Sie hinten liegen. Das ist sehr gut vom Inhalt her. Ich habe, bevor ich das Buch geschrieben habe, Interviews in Stuttgart gemacht, mit Taxifahrern, mit meiner Friseuse und so weiter, und habe Sie habe ihr gesagt, dass ich ein Büchlein schreiben werde zum Thema. Und ich möchte die Frage Ihnen stellen, wie wird man nach Ihrer Überzeugung Christ? Und so habe ich auf den ersten vier Seiten erst einmal, oder drei Seiten, erst einmal fünf Interviews wiedergegeben. Und anhand dieser Interviews zeige ich auf, dass keiner wusste, wie man Christ wird. Selbst im frommen Stuttgart nicht. Ja? Wird auch im Siegerland so sein. Bitte? Woran merke ich, dass ich in der Erweckung oder in der Bekehrung stecken geblieben bin, obwohl ich das gar nicht so finde? Das sehen Sie an, an der persönlichen Beziehung zu Jesus Christus. Und ich könnte sagen, an der Gewissheit auch. Die Bibel spricht ja von einer dreifachen Gewissheit. Erstens die Geistesgewissheit, Römer 8, Vers 16. Zweitens eine Wortgewissheit, 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 13. Das habe ich euch geschrieben, auf dass ihr wisset, dass ihr das ewige Leben habt. Da wird uns ein Bibelwort zur Hilfe, dass wir gewiss werden. Und dann gibt es drittens die Führungsgewissheit, Römer 8, Vers 14, wo davon geschrieben steht, welche der Geist Gottes führt, die sind Gottes Kinder. Also wenn ich diese drei Gewissheiten habe, mehr oder weniger auch erlebe, Führung Gottes, oder wenn ich die Bibel lese, dass mich immer wieder Gottes Wort anspricht, dass ich spüre, hier redet der Geist Gottes zu mir, oder wenn ich die grundsätzliche Geistesgewissheit habe als Level überhaupt, dann ist es klar. Wenn diese Gewissheit fehlt, wenn ich keine Heilsgewissheit habe, kann man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit annehmen, dass die Wiedergeburt noch nicht erfolgt ist. Geistesgewissheit Römer 8, 16, Wortgewissheit 1. Johannesbrief, Kapitel 5. Ich schaue mal nach, dass ich keine falschen Texte angebe. Kapitel 5, Vers 13 habe ich gesagt. Jawohl, das stimmt. Und die Führungsgewissheit Römer 8, Vers 14. Etwas lauter bitte. Nein, nein. Das hat nichts mit Gefühl zu tun. Das heißt, die Bibel sagt uns, eigentlich im Grundtext der Bibel heißt Römer 8, Vers 16, der Geist Gottes bezeugt jetzt mit unserem Geist zusammen. Das ist eine Kooperation zwischen seinem Geist und meinem Geist. Er bezeugt mit meinem Geist zusammen mir, dass ich ein Kind Gottes bin. Und es ist so, der Geist, der Raum des Geistes hat keine Empfindungen, keine Gefühle. Die Gefühle hat nur die Seele. Und darum gibt der Geist in unserem Geist mit meinem Geist zusammen das an die Seele weiter. Und die Seele kann jetzt Gefühle haben. Die Seele kann das empfinden. Die Seele kann dieses Gewissheitsmoment, das der Geist weiterreicht, auch im Denken erkennen. Das ist also der Punkt, ne? Also zum Beispiel kann es jederzeit sein, dass einer depressiv ist, er hat null Gefühl. Depression ist eine Krankheit der Seele, obwohl er ein Kind Gottes ist. Das heißt, im Geist ist er ein Kind Gottes, aber der Geist Gottes kann das der kranken Seele nicht mehr vermitteln. Die Seele ist gefühllos geworden und darum gibt es keine Gefühle mehr. Das ist oft das Problem eines Depressiven. Auf alle Fälle. Ein Wiedergeborener kann in seiner Seele geplagt werden. Ja, das ist seelisch, nervlich ist seelisch. Da kann er geplagt werden. Das hängt zusammen, genauso wie ein Wiedergeborener Zahnschmerzen haben kann. Ja? So kann ein Wiedergeborener in seiner Seele Probleme haben, wenn er durch Führungen der Vergangenheit seelisch verletzt wurde. Dann können diese Verletzungen absolut Schwierigkeiten bereiten in seinem Christsein. Das heißt, die Wiedergeburt ändert in der Seele zunächst überhaupt nichts. Ändert gar nichts in der Seele. Das ist eine Sache des Geistes. Und jetzt wird die Seele nur verändert im Laufe der Zeit, dass der Geist Gottes in den seelischen Raum hineinwirkt und dort heilt und dort Ordnung macht und dort befreit. Aber das ist ein Prozess. Das kann ein spontanes Ereignis sein, ein Befreiungserlebnis zum Beispiel, aber auch Dinge, die zum Beispiel Wunden sind, Wunden werden in unserer Seele erst auf Dauer geheilt. Okay, wir haben ja einen Termin abgesprochen und den werden wir dann mal klären, ne? Danke. Ja, und jetzt muss ich zum Thema kommen. Entschuldigen Sie, wenn ich nicht alle Fragen beantworten kann. Es geht um das Thema Gebet im Namen Jesu. Ich habe eine ganze Menge Bibeltexte, die werden wir uns dann anschauen. Ich möchte grundsätzlich einiges über den Namen Jesu sagen. Ich beginne mit einem Bild. Vielleicht haben einige von Ihnen zu Hause einen Computer. Ich möchte kurz erklären, was ein Computer ist. Ein Computer besteht aus zwei Bereichen. Das ist die Hardware, das ist der Kasten selber mit dem Bildschirm und der Tastatur und dem Computer eben, wo gespeichert ist. Und neben der Hardware, also neben dem, was Sie angreifen können am Computer, gibt es eine Software. Und die Software ist das Programm, auf das der Computer gespeichert ist. Ein Computer an sich ist absolut sinnlos, wenn kein Programm in diesem Computer ist. Sie können auf dem teuersten Computer nicht mal Ihren Namen schreiben, ohne Programm. Das heißt, die Software macht den Computer erst lebendig, dass er in der Lage ist, jetzt zu schreiben, jetzt auch zu zeichnen und alles Mögliche. Er kann unheimlich viel, wenn ein gutes Programm in diesem Computer gespeichert ist. Und wenn Sie nun einen Computer zu Hause haben, dann wissen Sie ganz genau, wenn Sie den Computer einschalten, dann müssen Sie ein Codewort eintippen, damit das Programm in Tätigkeit gesetzt wird. Also ich habe Window-Programm, Wort für Window, und ich tippe WI ein. Braucht er nur ein W sein, wenn er auf W hört, genügt auch ein W. Aber ich habe also WI. Und wenn der Computer angelaufen ist und ich tippe WI ein und dann Return, das heißt, ich drücke die Taste, wo dieses WI das Programm in Tätigkeit setzt, dann kommt das ganze Programm in Tätigkeit und ich kann mit diesem Programm arbeiten. Also wichtig ist, natürlich, der Computer muss da sein, erstens. Zweitens, die Software ist wichtig, dass der Computer gespeichert ist. Und drittens, dass Sie das Codewort wissen. Mit meinem Computer kann keiner arbeiten, wenn er dieses Codewort nicht kennt. Ja, bitte? Sie kennen es. Sie können mich also knacken, ne? Ah, das weiß ich nicht. Ja. Ja. Ja, tatsächlich. Also wir wollen ja nicht jetzt über Computer sprechen, sondern wir wollen ja über den Namen Jesus sprechen. Und ich werde das jetzt übertragen. Es gibt ein Codewort im gesamten Universum, das alles in Tätigkeit setzt. Das ist der Name Jesus. Der lebendige Gott hat die gesamte Hardware und die gesamte Software des Universums auf einen Namen festgelegt, auf einen Code festgelegt. Und dieser Code heißt Jesus. Und darum lesen wir im Philipperbrief am Ende, er hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen werden aller Knie, derer, die im Himmel und derer, die auf der Erde und derer, die unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen werden, dass Jesus Christus der Kyrios Gottes, der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Der Name Jesus ist der Code, auf den alles gespeichert ist. Und jetzt möchte ich, und der das Gespeicherte in Tätigkeit setzt, und jetzt möchte ich nur einige Dinge nennen, die Sie gerne notieren können. Zum Beispiel wird kein Mensch gerettet vor der Hölle, vor der ewigen Trennung von Gott, wenn er nicht den Namen Jesus anruft. Keiner. Wenn ein Mensch zu Gott betet und sagt, lieber Gott, rette mich, wird er nicht gerettet, wenn er 10.000 Jahre betet. Wird nicht gerettet. Er muss den Namen Jesus anrufen. Denn wir lesen in der Bibel, in Apostelgeschichte 4, Vers 12, wer den Namen des Herrn Jesus anrufen wird, der wird gerettet werden. Denn Jesus Christus ist der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen, sagt die Bibel. Apostelgeschichte 4, Vers 12 und 2, Vers 21, können Sie, das war 2, 21, was ich zitiert habe. 4, Vers 12 ist das Bekenntnis des Petrus. Es ist kein anderer Name unter dem ganzen Himmel den Menschen gegeben, darin wir können gerettet werden, außer allein der Name Jesus. Da haben wir erstens, Rettung ist nur möglich, wenn wir diesen Codenamen anrufen, den Gott für alle Menschen gegeben hat. Zweitens, die Bibel sagt uns, dass im Namen des Herrn Jesus Menschen geheilt werden. Heilung ist nicht Rettung. Rettung ist für alle Menschen zugesichert.